Manchmal verfluche ich das Geschenk ewigen Lebens. Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder 91.4 FM. Contrabanda in Barcelona, Niemandsland. Wir senden wie immer samstags von 10 bis 12 Uhr direkt von hier, von der Plaza Real aus dem Herzen Barcelonas. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Podcast www.niemandsland.contrabanda.org. Wir von Niemandsland versuchen ein freies Radio zu machen. Selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und natürlich weltweit, global, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle, alternative Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas y bienvenidos. Es ist Samstag, der 17. März 2012. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Dennis Fierskatz. Unser Musikprogramm heute bunt, vielfältig und schlagkräftig. Beginnen wir mit Rock. Marius Müller-Westernhagen von seinem Album Williamsburg. Zu lang allein. Als ich dich sitzen sah in dieser Bar der Einsamkeit, getuschten Wimpern in dem hochgeschlossenen Kleid. Dein Blick verriet mir, dass du mir nicht traust. Du nahmst die Hand von deinem Glas und machtest eine Faust. Ich war verliebt, in dich verliebt. Und ich war zu lang schon, zu lang allein. Zu lang schon, zu lang allein. Zu lang schon, zu lang schon, zu lang schon, zu lang allein. spielte ich mir ein, ich wäre Welt. Dich in mein dunkles Reich zu führen, damit du es erhältst. Ich hab dich lieb, unsagbar lieb. Und ich war zu lang schon, zu lang allein. Zu lang schon, zu lang allein. Zu lang schon, zu lang schon. Dann standst du auf, nahmst deinen Mantel, gingst zur Tür. Und was tat ich? Ich saß nun da, hypnotisiert. Ich wollte schreien, lass mich nicht allein. Doch ich war zu lang schon, zu lang allein. Das war er, eine der größten Rockstimmen deutscher Zunge, Marius Müller-Westernhagen. Zu lang allein von seinem Album Williamsburg. Williamsburg. Die Leipziger Buchmesse läuft, sie wurde eröffnet. Ein schönes Fest für alle Bücherfreunde. Im Gegensatz zu Frankfurt ist Leipzig mehr ein Fest für Leser und für Autoren, während Frankfurt ja bekannterweise mehr das Fest der Händler und der Publizisten und der Verlage ist. Es ist eine schöne Tradition, zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse wird der Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. Keine Angst, er geht nicht an Erdogan oder Obama, sondern er geht an zwei Holocaust-Forscher. Sie gehören unterschiedlichen Generationen an, forschen aber schwerpunktmäßig in derselben Epoche. Ian Kershaw, geboren 1943 in Großbritannien, gilt als einer der bedeutendsten Experten der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Gut, es müssen also Engländer kommen und uns unsere Geschichte erzählen. Sie haben einen kühleren Blick, sie stehen ein bisschen mehr über den Dingen, obwohl sie natürlich auch als Engländer im Zweiten Weltkrieg verwickelt waren, aber sie haben eine andere Perspektive auf die deutsche Geschichte und das ist sehr oft zu danken, wenn man Bücher von englischen Historikern liest. Seine zweibändige Hitlerbiografie, ich spreche weiter über Ian Kershaw, die 1998 und 2000 erschien, gilt längst als Standardwerk. Und der US-Amerikaner Timothy David Snyder, der ist Jahrgang 1969, hat sich der europäischen Geschichte und der Holocaust-Forschung verschrieben. Ian Kershaw lehrte bis zu seiner Emeritierung als Professor für Zeitgeschichte an der University of Sheffield in England. Dass die Geschichte des Nationalsozialismus dabei frühzeitig in den Mittelpunkt rückte, geht auf ein Hobby des jungen Kirchhoff zurück. Er hatte nämlich in den 70er Jahren angefangen, am Goethe-Institut in Manchester Deutsch zu lernen. Und er muss eine inspirierende Lehrerin gehabt haben, denn sie hat, wie der Historiker einmal in einem Interview erzählte, den ganzen Kurs für deutsche Kultur, Literatur, Kunst, Politik und Geschichte begeistert. Ian Kirchhoff wechselte daraufhin von der Mittelalterforschung zur deutschen Zeitgeschichte, studierte die Sozialgeschichte des Dritten Reichs und schrieb schließlich im Rahmen eines Forschungsprojekts Bücher über Volksmeinungen in Bayern während der NS-Zeit und über den Hitler-Mythos. Damit hatte er seine Berufung gefunden. Schließlich legte Kirchhoff ein schmales Buch über Hitlers Machtprofil vor und dann nach jahrelangen Studien seine zweibändige Hitler-Biografie. Darin zeigt er Hitler als Produkt der Gesellschaft und unternimmt den Versuch, ihn zu entdämonisieren. Er weitet die moralische Schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus aus und benennt all die kleinen Mitmacher, allesamt Räder in der komplexen Maschinerie. Dieses große erzählerische Werk hat den uneingeschränkten Zuspruch der Fachwelt gefunden und Kirchhoff darüber hinaus eine breite Leserschaft beschert. In den vergangenen 3 Jahren hat sich der britische Historiker nun mit dem Untergang des nationalsozialistischen Deutschland beschäftigt. Seine Studie, das Ende, Kampf bis in den Untergang, beschreibt die finale Phase des Dritten Reichs, Fakten und Detailreich und geht dabei einer zentralen Frage nach. Warum haben die 1944 militärisch besiegten Deutschen noch beinahe ein Jahr lang weitergekämpft? Warum haben sie bis zur flächendeckenden Verwüstung des Landes durchgehalten? Tugenden wie Pflichtgefühl und Ehre, so Kirchhoffs These, seien von den Nazis instrumentalisiert und missbraucht worden. Viele Menschen hätten zudem keine Alternative zum herrschenden System gesehen und den Terror von SS und Gestapo ebenso gefürchtet wie die Rote Armee und den Bolschewismus. Zweiter Preisträger ist in diesem Jahr ein Historiker, der an der renommierten Yale University und zeitweilig in Wien lehrt. Wie Kirchhoff hat auch Timothy David Snyder ein Buch vorgelegt, das vom tieferen Verständnis der europäischen Schreckensgeschichte beiträgt. Mit Bloodlands, Europa zwischen Stalin und Hitler, mahnt er eine Korrektur des westeuropäischen Geschichtsbildes an. Da fehle nämlich oft, dass die Bewohner Zentralpolens, Weißrusslands, der Ukraine und der baltischen Staaten 12 Jahre lang unter sowjetischen wie deutschen Okkupationen zu leiden hatten. Etwa 14 Millionen Menschen, Zivilisten allesamt, sind in diesen Jahren Opfer der beiden diktatorischen Systeme geworden. Sie wurden grausam ermordet, deportiert und gezielt dem Hungertod ausgeliefert. Akribisch erzählt Snyder die Gräueltaten beider Regime auf. Dabei präzisiert er ihre unterschiedlichen Methoden und Ziele und verdeutlicht das unvorstellbare Leid der Menschen anhand bewegender Einzelschicksale. Also, Preisträger auf der Leipziger Buchmesse, diese beiden britischen Autoren, den Preis für europäische Verständigung. Mittlerweile ins Studio eingetrudelt. Werner, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Britische Autoren erhalten einen Preis, einen Literaturpreis von der Leipziger Buchmesse für ihre Werke zur deutschen Geschichte, zur Erforschung der deutschen Geschichte. Interessant, oder? Finde ich völlig korrekt, besonders wegen dem einen Satz, den du vorher zitiert hast bei dem Thema, warum ging der Krieg so lange? Ja? Und dann sagt er, die Leute haben einfach keine Alternative gesehen zum System. Ja? Und das Gleiche passiert uns heute irgendwie auch, meinst du nicht? Und du meinst, wie lange soll dieser Finanzkrieg noch gehen, beziehungsweise die neoimperialistischen Subkriege? Heute, die Nachricht war natürlich heute, der Krieg geht weiter. Bomben Autobomben in Syrien, in Damaskus. Autobomben ist natürlich eine beliebte Methode der CIA und des wirklich des gesteuerten, institutionalisierten Terrorismus, obwohl man nie ausschließen kann, dass auch andere da ihre Finger im Spiel haben. Aber wie gesagt, wenn der Autobombenterror erstmal losgeht, dann ist ein Land eigentlich schon geliefert, würde ich mal sagen. Das wird lange dauern. Autobomben heißen Rache, Gegenrache, Repressalien und es wird eine Kette ohne Ende sein. Der Krieg geht weiter. Nicht hier, noch nicht. Zumindest nicht der heiße Krieg. Noch nicht der bewaffnete Krieg. Es fliegen uns noch keine Kugeln um die Ohren. Aber ein anderer Krieg. Der Krieg der Reichen gegen die Armen, der Reichen gegen die Arbeitenden, der Besitzenden gegen die, die nur ihre Arbeitskraft besitzen. Dieser Krieg ist natürlich voll im Gange und am Kochen. Und er wird mit allen Mitteln, mit den schmutzigen und mit den verdeckten und mit den offenen Mitteln geführt. Unter parlamentarischem und demokratischem Deckmäntelchen zaubern die neoliberalen Herrschaften immer neue Gemeinheiten aus ihrem neoliberalistischen Hut, um sie dem Volk praktisch wie einen stinkenden, und ich darf mal jetzt eine Metapher gebrauchen, wie einen stinkenden, pestverseuchten Kadaver vor die Füße zu werfen, in den Brunnen zu werfen. Gut. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Niemandsland, 91.4 FM. Wir senden wieder eine neue Sendung, heute hier in Barcelona, frühlingshafte Temperaturen, sind mal schon 16, 17 Grad draußen und es scheint, dass es heute Mittag auch wirklich recht heiß werden wird, zumal die Sonne seit Tagen herniederbrennt. Ein früher Frühling hier im Katalanenland. Wir waren bei der Leipziger Buchmesse, bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Lesen, Bücher. Es ist ja ein Lesefest und wie gesagt, die Preise wurden schon vergeben. Snyder hat ihn bekommen und Kershaw. Der Preis ist übrigens mit 15.000 Euro dotiert und der wurde geteilt an die beiden bis jetzt zitierten Herren. Überreicht wurde der Preis letzte Woche, beziehungsweise diese Woche, am Donnerstagabend im Leipziger Gewandhaus vom sächsischen Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Ein Schwerpunkt der Leipziger Buchmesse liegt in diesem Jahr auf Literatur aus Polen, der Ukraine und Weißrussland. Mit Polen gibt es ja wieder Ärger. Nach einem kleinen Honigmond zwischen Merkel und dem polnischen Ministerpräsidenten, nachdem die boshaften Kaczynski-Kapuczynski-Zwillinge weg sind, zumindest weg von der politischen Bühne, einer ist ganz weg, nachdem diese bösartigen Geschöpfe des ultra-antikommunistischen Katholizismus sich also etwas zurückgezogen haben, lief es doch recht gut mit Deutschland, aber jetzt droht neuer Ärger am Horizont. Atomkraftwerke. Polen will Atomkraftwerke bauen und will sich da nicht von den Deutschen reinreden lassen. Deutsche Proteste werden schon als Einmischung und als Nazi-Gehabe verurteilt. Deutsche Ökologisten und die Atomkraftgegner werden in Polen schon mit SS-Uniform gezeigt. Das ist ein beliebtes Motiv im Ausland, um uns Deutsche dann doch immer wieder als ewige Nazis hinzustellen. Aber die Leipziger Buchmesse ist eher zur Verständigung da und Ziel ist es, wie gesagt, Autoren aus Polen vorzustellen und zu unterstützen und Verlage für sie zu finden, damit sie auch auf Deutsch publiziert und gelesen werden. Gäste sind unter anderem die in Deutschland bereits bekannten Autoren Andrzej Stasiuk, Juri Andruchowitsch und Svetlana Alexejewitsch. Kurator des Projekts unter dem Titel Transit ist der österreichische Historiker und Publizist Martin Pollack. Er hat im vergangenen Jahr den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Letztens sagte ein Experte, er gebe den gedruckten Büchern noch 15 Jahre. In 15 Jahren werden die gedruckten Bücher so gut wie weg sein. Ein weiteres wichtiges Thema ist, wie bereits in den Vorjahren, das Geschäft mit dem E-Book, dem elektronischen Buch. Wie der Börsenverein des deutschen Buchhandels mitteilte, sind im E-Book-Bereich erstmals nennenswerte Umsätze erzielt worden, während das Geschäft des stationären Buchhandels im Jahr 2011 um 3% schrumpfte. Das ist eine ganze Menge. Zur Digitalisierung wird es auf der Leipziger Buchmesse zahlreiche Veranstaltungen geben, vor allem im Forum leipzig.liestdigital. Vielleicht können wir da im Laufe der Sendung mal reinhören. Die Leute lesen da wirklich live aus ihren Werken vor. Die Leipziger Buchmesse ist das zweitgrößte Treffen der Buchbranche in Deutschland. Seit Donnerstag dieser Woche präsentieren auf dem Messegelände rund 2000 Verlage aus 44 Ländern ihre Bücher bzw. ihre Produkte. Die Veranstalter erwarten bis zum Abschluss am morgigen Sonntag rund 160.000 Gäste. Parallel zum konventionellen Messegeschehen findet Europas größtes Lesefest Leipzig liest statt. Im gesamten Stadtgebiet stellen Autoren und Künstler ihre Werke an rund 350 teils ungewöhnlichen Orten vor. Zum Beispiel bei Lesungen im Sportbad an der Elster, in der Arena Leipzig oder im Klärwerk Rosenthal. Liest du eigentlich gerne, Werner, oder liest du nur Zeitungen? Ich weiß das gar nicht. Du erzählst nie, dass du mal ein Buch gelesen hast. Bonner, jetzt bin ich gerade dabei, Hans Magnus Enzensberger hat was Neues geschrieben über Brüssel, aber ich rede dann drüber, wenn ich es ausgelesen habe. Gut, also eine Kritik wirst du noch nicht geben. Ich lese auch übrigens gerade ein tolles Buch, ein historisches Buch auf Spanisch. Ich wechsle immer so ein bisschen ab. Ich lese manchmal ein Buch auf Deutsch, dann eins auf Spanisch und ganz selten auch mal eins auf Englisch. Im Moment lese ich ein Buch über den Versuch Hannibals, Rom zu erobern. Ein historischer Schinken von über 1000 Seiten von einem spanischen Autoren. Der stammt aus Valencia. Der heißt Santiago Posteguillo. Und das Buch heißt Africanus, el hijo del Cónsul, der Sohn des Konsul. Und es beschreibt das Jahr 2014, 13, 12 und so weiter, als Hannibal über die Alpen kommt und gegen Rom marschiert. Toll gemacht, ist so geschrieben im Stil von, sagen wir mal, Ken Follett, Die Säulen der Erde. Er entfaltet doch ein ziemlich interessantes, buntes, buntscheckiges Panorama der Zeit, stützt sich auf sehr viel Fachwissen. Der Mann ist Professor für Geschichte an der Universität in Valencia. Tolles Buch, man liest sich rein und es lässt einen nicht mehr los. Leipziger Buchmesse also. Wer Interesse hat, im Internet gibt es da jede Menge zu lesen, zu sehen, zu entdecken. Wir haben die Schnauze voll, yeah, von Du und 12 Jahre Niemandsland. 12 Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Die Stimme unserer Freundin Asila, hier extra eingeflogen, die Stimme natürlich. Hast du einmal früher, als du ein Jugendlicher und ein junger Mann warst, Werner Science Fiction gelesen oder nie? Doch. Kennst du noch die Perry Rhodan-Heftchen? Nee, sowas nicht. Sowas hast du nicht gelesen? Nee. Dann hast du dich selbst um einen Teil deiner Jugendgeschichte betrogen. Tarzan, Perry Rhodan war. Prinz Eisenherz. Ja, Tarzan, Prinz Eisenherz, die gehören dazu, aber Science Fiction-mäßig war Perry Rhodan eigentlich das Maß aller Dinge. Nun ist der Autor Hans Kneifel gestorben. Er verfasste nämlich hunderte, vielleicht sogar tausende von Romanen und Heftchen, die sogenannten Schundheftchen, vor denen unsere Lehrer uns immer so gewarnt haben. Der Mann leitete eine Stadtzeitschrift und schrieb zum Schluss wieder Perry Rhodan-Romane. Am Mittwoch ist der Autor Hans Kneifel in München gestorben. Ein Mann, der sich nicht auf ein Genre festlegen ließ. Ja, wie gesagt, Science-Fiction-Freunde und Fans trauern um Hans Kneifel. Der Perry Rhodan-Autor ist also am Mittwochabend nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der war 75 Jahre alt. Er begann seine schriftstellerische Karriere 1956 mit dem Zukunftsroman Uns riefen die Sterne, den er als 20-Jähriger verfasste. Das hieß früher in Deutschland noch Zukunftsroman. Später wurde dann dieses Wort abgeschafft und durch das englische Science-Fiction ersetzt. 1965 erschien sein erstes Perry Rhodan-Taschenbuch. Seitdem schrieb er mit Unterbrechungen als einer von vielen, mehreren Autoren für die von Karl Herbert Scheer und Walter Ernsting erdachte Science-Fiction-Serie, die in Deutschland eine treue Fangemeinde hat. Als Autor prägte er die deutschsprachige Science-Fiction über Jahrzehnte hinweg. würdigte sein Verlag seine Arbeit. Die immer noch fassungslose Periodenredaktion trauert mit der Familie, heißt es auf der Homepage der Romanreihe. Einem breiten Leserkreis wurde Kneifel in den 90er Jahren durch seine historischen Romane bekannt. In Babylon, der Spiegel des Hammurabi, oder Hatschepsut transportierte er historische Epochen in die heutige Zeit. Kneifel wurde 1936 im schlesischen Gliwice geboren. Nach dem Krieg wuchs er in München auf, wo er zuerst den Beruf des Konditors erlernte. Nach einem Pädagogikstudium, das er mit dem Staatsexamen abschloss, kam er als Berufsschullehrer nach Kitzingen in Unterfranken. Dort fiel der Entschluss, den Lehrerberuf aufzugeben und stattdessen als freier Schriftsteller in München zu arbeiten, fiel ihm leicht. In den 80er Jahren war Kneifel Chefredakteur des Stadtmagazins Wir Münchner. Verfasst hat er also hunderte Heftromane, darunter 95 Periodenhefte, 130 Adlanhefte und etliche Beiträge zu mehreren weiteren Heftromanserien. Überdies habe er, so der Verlag, allein 80 Periodenromane in Buchform verfasst. In späteren Jahren verlegte er sich auf historische Romane mit Titeln wie Der Engel der Apokalypse und Die Kreuzritter. Seit 2000 arbeitete er als Gastautor wieder an der Periodenserie mit. Eine Trauerfeier für den Schriftsteller ist laut einer Traueranzeige in der Süddeutschen Zeitung für Mittwoch der kommenden Woche auf dem Waldfriedhof in München geplant. Alle Science-Fiction-Fans, alle Periroden-Fans, die mit dem trauern. Ich habe mir diese Heftchen früher im Tabakladen bzw. im Heftchenladen. Das war auch gleichzeitig eine ganz merkwürdige Leihbücherei mit, da gab es nur Schund. Also nur Heftchen, billige Heftchen, Jerry-Cotton-Krimis, dann so Arztromänchen, alles in Heftchenform. Und wie gesagt, diese berühmten Periroden-Heftchen. Dann natürlich auch Akim und Sigurd, diese kleinen, diese Streifen. Akim und Sigurd, dann gab es noch Nick im Weltall. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst. Das waren so schwarz-weiße Streifenheftchen. Die waren so in einem Streifenformat, die gab es für 10 Pfennig. Ich aber diese Geschichte jetzt nicht, aber ich habe mich eigentlich für diese futuristischen Sachen nie so interessiert. Ich fand immer interessanter, was auf dieser unserer Welt hier passiert. Es war diese Welt für mich, für uns Kinder war das natürlich diese Welt. Wir haben die natürlich mit 7, 8 Jahren gelesen und da habe ich natürlich noch keinen Spiegel oder keine Süddeutsche Zeitung gelesen, sondern da stürzen wir uns wirklich auf diese Heftchen, weil das natürlich auch unseren Hunger nach Abenteuern und so kindlicher Kraftmeierei befriedigte. Wir sahen natürlich tolle Ritter, edle Männer, die Frauen befreiten, die in den Händen von Bösewichten waren und natürlich immer dem Tyrannen die Stirn boten, das war klar. Videolog vom 26. Prago der Trojan, 21.357 der Ark, Secator Hitara. Oh Gott, sie kommen. Sie benutzen die Leitungen, sie klammern sich aneinander und bauen Brücken aus Körperteilen. Sie kommen und wir haben kaum mehr Munition und Energie für unsere Schutzschirme. Tran Atlan, steh uns bei. Wissen Sie, was Unsterblichkeit bedeutet? 3000 Jahre lang nicht sterben können. 3000 Jahre lang zusehen, wie das, was man gesät hat, aufgeht, blüht und verwelkt, wieder und immer wieder. 2 Milliarden Sonnenmassen in der Milchstraße. Genug Platz für alle. Doch die ewige Schlacht um Macht und Vorherrschaft scheint kein Ende zu nehmen. Jeder will nur das, was der andere hat. Ein ganzes Weltall voller Feinde. Manchmal verfluche ich das Geschenk ewigen Lebens. Immer und immer wieder voller Schmerzen, diejenigen sterben zu sehen, die ich liebe. Das ist etwa die Welt des Periroden. Man sieht unglaublich tolle Flugmaschinen durchs Weltall jagen, ferne Planeten entdecken. Man sieht rätselhafte Geschöpfe, Maschinenmenschen. Man sieht den ewigen Krieg im Kosmos. Es wird gekämpft mit allen Mitteln. Es werden technische Tricks vorgeführt in Science-Fiction-Filmen, in Zeichentrickfilmen. Da kann man nur mit den Ohren schlackern, so toll sind die gemacht. Für Fans also gibt es da eine Menge zu entdecken. Ihr guckt einfach unter Periroden. Es geht los mit Periroden in 3 Minuten. Da bekommt ihr einen kleinen Einblick in diese Welt. Und dann kann man sich da lauter 10 bis 30 bis 50 Minuten Videos anschauen und runterladen auf YouTube. Periroden. Kommen wir zum Thema Spanien. Was ist eigentlich hier in diesem Land los? Das Ausland blickt manchmal verblüfft auf dieses Spanien, auf dieses neofrankistische Spanien und fragt sich, warum wehren die Menschen sich nicht? Was passiert hier? Was ist hier los? Wie ertragen die so viel Korruption, so viel Justizterror gegen den gesunden Menschenverstand? Was ist hier eigentlich los, Werner? Wie sieht's aus im Moment? Es ist das gleiche los wie im Weltall. Ne? Da auf der einen Seite gibt's genug Platz, ne, für alle eigentlich, aber dann dieser ewige Kampf um die Macht. Ne? Also, und dass die, jeder will das, wie er so zitiert, jeder will das, was der andere hat. Ne? Also das bisschen, was wir noch haben an Arbeit und Geld, das wollen die da oben jetzt haben. Das sind unsere Kriegstreiber hier auf dieser Welt. Ja. Und abgesehen zu dieser Abzocke, also über Steuern, über Verbraucherpreise, jetzt wird gerade der Strom wieder teurer, das Wasser, nachdem schon im Januar die öffentlichen Verkehrsmittel. Und in Katalonien haben sie jetzt gerade die Rezeptgebühr eingeführt. Ne? In den anderen Regionen, da wo die PP regiert, da warten sie noch bis nach den Wahlen in Andalusien und in Asturien. Und natürlich, wie immer, wird gelogen. Arthur Mas hatte natürlich vor der Wahl auch das Blaue vom Himmel heruntergelogen und versprochen, was das Zeug hält. Ne? Dagegen, wir sind dagegen über diesen sogenannten Copago. Kaum sind sie an der Macht, was geht mich mein blödes Geschwätz von gestern an. So ungefähr so wie Walter Ulbricht vor dem 13. August 1961. Ne? Niemand denkt daran, eine Mauer zu bauen. Ne? Ja, und dann werden jetzt, um bei Katalonien zu bleiben, gleichzeitig mit der Rezeptgebühr noch andere Gebühren erhöht, aber selbst das alles zusammen gleicht noch lange nicht das aus, was sie als eine ihrer ersten Maßnahmen, wo sie an der Regierung waren, durchgeführt haben, wo sie den Reichen, also ihrer eigenen sozialen Klasse, wieder geschenkt haben, indem sie die Erbschaftssteuer praktisch abgeschafft haben. Eine der ersten Maßnahmen. Vorher hatten die Sozialisten auch schon angefangen, in der gleichen Richtung, aber verschärft jetzt noch mit dieser Partei hier, Convergencia e Unió. Und so werden sie halt immer reicher und reicher und reicher und arbeiten sich in die eigene Tasche. Es gibt ja auch immer neue Klicken zu versorgen. Nachkommenschaft, jede Menge Heerscharen von Essern und Mitessern an den Tischen der Reichen. Es gibt auch jede Menge Kurtisanen und Leibwächter und die müssen alle versorgt werden. Und die Millionen, die werden nicht so, sagen wir mal, einfach nur verprasst, sondern die werden natürlich auch investiert in Sicherheit und in Vergnügung. In Vergnügung, Yachten zum Beispiel. Im Spiegel war ja die letzten zwei Wochen der Reichtumsbericht. Und da haben wir schon einiges an Beispielen zitiert, wie die Reichen leben. Da ist zum Beispiel dieser Middeldorf, dieser Manager, der hat ja vor Gericht gejammert, dass er mindestens 80.000 Euro braucht. Nicht im Jahr, sondern im Monat. Und alles andere wäre ungerecht. Das heißt, die Reichen jammern natürlich, wenn sie weniger als 80.000 Euro im Monat haben. Allein seine Yacht, die er besitzt, die kostet 780.000 Euro Unterhaltung im Jahr. Ja, das sind sie, und die Herrschaften. Weil eben viele Leute dieses Problem haben, also da gibt es zum Beispiel einen Herrn Ignacio López del Hierro, und da hatte eine Gesellschaft hier, Red Electrica, hatte die Idee, diesen Herrn in Aufsichtsrat aufzunehmen. Eigentlich war er seither nur bekannt dafür, dass er der Ehemann ist der Generalsekretärin der Partido Popular, also von Frau Dolores de Cospedal. Ne? Und dafür, dass diese Leute ihren Arsch in den Aufsichtsrat irgendwo reinsetzen, dafür bekommen sie dann jährlich zwischen 130.000 und 180.000 Euro. Und das hilft natürlich in Krisenzeiten, ne? wo die Ehefrau nur das Doppelte davon verdient. Und leider ist das jetzt bekannt geworden, ne? Und jetzt verzichtet er also freiwillig drauf, den Job anzutreten. Die gute Nachricht ist dann aber, dass Herr Ricardo de Cospedal, das ist der Bruder von Dolores, dass der einen neuen Job gefunden hat. Als neuer Direktor bei der Fundación Carolina, die kümmert sich um die kulturellen Beziehungen zwischen Lateinamerika und Spanien. Dann ist doch wenigstens der Bruder jetzt versorgt, der gehört ja auch zur Familie. Ich meine, hier in Spanien ist ja dieses Konzept der Familie sehr wichtig. Dank der Familie kann man sich bei der Krise gerade noch über Wasser halten. Und wer es nicht glaubt, der kann ja dann den Schwager fragen von Landwirtschaftsminister Arias Cañete oder den Sohn von Esperanza Aguirre. Oder die Tochter des Ex-Ministers Zaplana oder den Sohn von Marcelino Oreja oder den von Calvo Sotelo oder die Nichte von Manuel Fraga. Ne? Vergessen wir nicht Ángeles Alarcó, das ist die Ex von Rodrigo Rato. Ne? Alle diese Leute, die haben in letzter Zeit wunderbarerweise gut bezahlte Posten gefunden bei staatlichen oder halbstaatlichen Institutionen. Und natürlich, so wie die Sprecherin der Partido Popular sagt, Soraya Sáenz de Santa María, allein aufgrund ihrer Verdienste und ihrer Fähigkeiten. Ja, es gibt Reiche und Reiche. Es gibt Leute, die verdienen ihr Geld durch Pfründe verteilen und durch Beziehungen und durch Nepotismus, Korruption und Vetternwirtschaft. Eigentlich eine Charakteristik für Regime. Und täuschen wir uns nicht. Wir denken immer, wir leben in einer Demokratie, wo die Bürger, wie Gauck sagt, der will ja nur den Menschen hier helfen, auch dem Deutschen helfen, die Angst zu verlieren und mehr teilzunehmen an der Demokratie und so weiter. Das sind alles Worthülsen. Es ist ein knallharter Machtkampf wie bei Perry Rhodan im Weltall. Das ist klar. Und es geht darum, möglichst viel in die eigenen Taschen zu wirtschaften. Das ist auch klar. Und möglichst nah an die Fress- und die Fleischtöpfe zu kommen. Und natürlich andere wegzubeißen und wegzutreten, die versuchen, einem den Platz streitig zu machen. So sieht es ungefähr aus. Aber es gibt auch andere Beispiele für Reiche. In seinem Reichtumsreport der letzten Wochen beschreibt der Spiegel einen etwas skurrilen Reichen. Das ist der Umzugsunternehmer Klaus Zapf, den man wegen seiner zerschlissenen Jogginghose und seines Zauselbarts für eine Mischung aus ZZ-Top-Gitarristen und Bahnhofspenner halten könnte, so der Spiegel. Ich bin ein stinknormaler Querulant, sagt der 59-Jährige, der einst vorm Grundwehrdienst nach Berlin geflohen war, wo er im Kreuzberger Marxismus sein Unternehmen gründete, als er merkte, dass er ja von irgendwas leben muss. Bis zu 40 Millionen Euro setzt das einstige Umzugskombinat heute um, dessen Führung Zapf inzwischen abgegeben hat. Früher hieß es ja immer Zapf im Besitz der Belegschaft. Zapf finanzierte auch linke Projekte in Kreuzberg, linke Zeitungen. Es gab mal eine Zeitung, die hieß Die Linke, glaube ich, in West-Berlin, eine Zeit lang. Jedenfalls, er selbst wohnt in einer ganz kleinen Wohnung auf dem Firmengelände, lässt sich vom Geschäftsführer geben, was er zum Leben braucht, kauft bei Netto ein und genießt zwei seiner drei Hobbys. Angeln an der Spree und nächtliches Pfandflaschen sammeln. Seine dritte Leidenschaft, Achtung, als Millionär, als Kleinaktionär, große Konzerne wie ThyssenKrupp, Springer Allianz oder AXA zu verklagen. Das hat ihm vor ein paar Jahren der Bundesgerichtshof erheblich erschwert. Über nichts kann Zapf besser schimpfen als über die Reichen, die nichts anderes als, Zitat, eine Bande verantwortungsloser Schmarotzer seien, und über Politiker, die in den Taschen der Reichen säßen. Wenn wir die Vermögenden nicht zur Kasse bitten und über die Erbschaftssteuer immer wieder Vermögen dem Staatshaushalt zuführen und neu ausspielen, dann haben wir das Problem, dass die sich nicht für diesen Staat verantwortlich fühlen. Mit Sonntagsreden können sie die nicht überzeugen. Das ist doch alles Verarsche hoch 10, das sagt Klaus Zapf. Beim Kartonschleppen hat er früh den Unterschied gelernt zwischen Schein und Sein. Damals hat er Möbel verrückt für Leute, die Maserati fuhren und zu Hause den Pfandsiegel des Gerichtsvollziehers auf der Kommode kleben hatten, aber auch für unscheinbare Gestalten, die über wirklichen Reichtum verfügten. Ja, Klaus Zapf im Besitz der Belegschaft, Unternehmer, linker Unternehmer in Kreuzberg und, wie gesagt, ein Urgestein der Kreuzberger Szene. Das Foto ist klasse, man sieht ihn hier mit einem wirklich langen Bart, unten wirklich einem ZZ-Top-Bart. Also, es gibt Hoffnung, es gibt auch Reiche, die sind verdammt gut drauf. Ich kenne noch einen, der gut drauf ist. Hier in Spanien, unser König, ne? Also so ein jovialer Typ, so leutselig, so freundlich, so umgänglich. Das ist ja auch ein besonderer Reicher irgendwo, ne? Aber jetzt ist er besorgt. Ne? Vor ein paar Tagen hat er öffentlich kundgetan, dass ihm die Jugendarbeitslosigkeit manchmal den Schlaf raubt. Und oh, der Arme. Aber es ist doch eine gute Nachricht, ne? Da dürfen wir jetzt davon ausgehen, dass Augenblick. Okay. Ja, also ich bin sicher, der wird jetzt nicht... Oh, die Einschläge kommen näher. Der wird nicht ruhen und rasten, bis ihm etwas einfällt, wie man das Problem lösen kann. Ich sehe den wirklich leibhaftig vor mir, wie so ein gefangener Tiger mit gerunzelter Stirn in seinem Arbeitszimmer auf und ab geht. Viva el rey, viva la anarquía, de la monarquía. Der hat natürlich ein gutes Marketing, die Moncloa, Das Königshaus verfügt über eine ausgezeichnete Marketingabteilung, Public Relations, die den König in der Öffentlichkeit immer nur unter günstigem Gesichtspunkt und Gesichtswinkel darstellen. Jedes Foto, nichts ist Zufall, was vom König veröffentlicht wird. In der schlimmsten Krise seiner Amtszeit, eben korrupter Schwiegersohn, korrupte Tochter, öffentliche Gelder veruntreut. Diese Krise hat er beantwortet mit einer beispiellosen Medienkampagne von seinem Medienexperten geleitet, wo man ihn dann in El País und in allen Tageszeitungen sieht als Staatsmann, der über den Dingen schwebt, der von nichts gewusst hat, der sogar verboten hat, seinem Schwiegersohn verboten hat, solche Geschäfte zu machen. Er wird also sauber gewaschen und sein Image wird dargestellt als rein und gut. Dabei verlangte die katalanische Linke, die katalanische republikanische Partei, nicht Polizei, im spanischen Parlament eine Untersuchung der Vermögensverhältnisse des Königs und sollte ein Untersuchungsausschuss und eine Kommission gegründet werden, um diesen Leuten mal richtig auf die Finger zu schauen und auch die Vermögensverhältnisse zu veröffentlichen. Das heißt, in welchen Steuerparadiesen haben diese Leute eigentlich die Millionen von öffentlichen Geldern, die sie bekommen, angelegt? Die großen Parteien haben diese Initiative niedergeschmettert. Die PP und die PSOE und andere Parteien haben gesagt, nein, das ist kein Thema, so etwas darf von einem spanischen Parlament überhaupt nicht untersucht werden. Und damit war die Sache wieder begraben. Das ist die spanische Demokratie. Während die Deutschen ihren Wulf wegen Kleinigkeiten wirklich wie eine Sau durchs Dorf treiben und jeder darf nun drauftreten und draufspucken. Leute, die ihm früher lächelnd die Hand gegeben haben und haben vor ihm gekatzbuckelt, die spucken nun vor ihm aus. Das ist natürlich auch eine Reaktion, die wir auch nicht gut heißen als Freunde des ehrlichen Lebens und der ehrlichen Verhältnisse. Aber so sind die Leute. Sobald jemand fällt, wird noch draufgetreten, nachgetreten. Wegen größerer Sachen, wegen größerer Schweinereien, Morden und Folter sitzen andere Leute in Amt und Würden. Und dieser Mann, der wirklich zu doof war, um zu unterscheiden, was sich gehört und was nicht, den hat man wirklich mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt. Hoi. Nicht, dass er unsere Sympathie genießt als Mensch oder als Politiker, aber ich glaube, als Vertreter seiner Klasse hat man ihn da doch ganz schön niedergeprügelt. Kommen wir zu einer Gruppe aus meiner Heimat, aus dem Rheinland. Rock, Punkrock, aber auch guter Gitarrenrock. Jupiter Jones. Oh, das hat gefetzt, Entschuldigung. Und überlebt. Zauber! Sie werden als die Erben der Hamburger Schule bezeichnet und gleichzeitig stand das Wort Punk zu Beginn ihrer Karriere immer im Raum. Ganz falsch war das auch nicht, aber es unterschlägt einiges. Bei Jupiter Jones gibt es mehr Rock und mehr Gefühl als bei diesen beiden Referenzen. Darum ist der neue Sound der Band keine große Überraschung. Seit 10 Jahren entwickeln sie sich in eine Richtung, in der es um die Melodie geht. Sind sie nun Mainstream? Pop sind sie mittlerweile auf jeden Fall. Nicht nur, weil sie von einem Major-Label unter Vertrag genommen wurden, sondern auch, weil sie wirklich gute Popmusik machen. Nach Ausverkauf klang ihr letztes selbstbetiteltes Album trotzdem nicht, schreibt das Musikmagazin Rhythmus und Melodie. Dazu war der Kontakt zu eng, zu intensiv und zu ehrlich. Aber sie haben viele neue Fans gewonnen. Jetzt kommt der Knüller. Wer sie beim letzten Bundesvision Song Contest gesehen hat, weiß, dass sie trotz des Hits Still vor allem immer noch rocken wollen. Mit Punk hat das jetzt allerdings kaum noch was zu tun, aber wahrscheinlich mit viel Spaß oder viel mit Spaß. Wer 10 Jahre Bühnenerfahrung auf dem Buckel hat und schon vor 10 Leuten für eine Kiste Bier gespielt hat, der weiß, wie man ein Publikum unterhält. Jupiter Jones haben sich ihren Erfolg verdient. Auf Tournee übrigens am 28.3. in Saarbrücken in der Garage, am 29.3. in Hannover im Kapitol, am 30.3. in Offenbach in der Stadthalle und am 31.3. in Oberhausen in der Turbinenhalle. Jupiter Jones. Wie gesagt, für einen Kasten Bier gespielt in einer Kneipe und jetzt eben bundesweit bekannt. Das gönnen wir ihnen. Schließ die Augen, atme ein und mach den großen Schritt vom Rand. Dann geht alles viel zu langsam, dann wird alles viel zu still. Und Jupp merkt, es ist zu spät, wenn man jetzt nochmal feiern will. Und er wünscht sich einen Stammtisch in sein viel zu enges Hemd. Sieht sich selber für Sekunden und ist sich dann wieder fremd. Und Jupp nimmt seine Schatten mit. Auf den Weg zum letzten Schritt. 30 Stufen noch zum Ziel und der Weg verspricht nicht viel, nur die Aussicht und die Angst. Du kannst. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانس لاند صوت الحرية. أجول تكري جنس رمضان قران يقول شيء إني تسران نيمانس لاند. نيمانس لاند un programa en alemany. Radio Contrabanda al 91.4 freqüència modulada. Samstag, 17. März 2012, die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Mehrere Millionen Euro kostet die Steuerzahler am morgigen Sonntag die wohl überflüssigste Shownummer im Berliner Demokratietheater. Die Wahl des neuen Bundespräsidenten. In der Bundesversammlung ist eine überwältigende Mehrheit für den Rostocker Pastor Joachim Gauck sicher. Gegenstimmen wird es wohl nur aus der Linkspartei geben, die Beate Glasfeld ins Rennen schickt. Mit der Aufstellung Gaucks haben sich CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne, die große Koalition der Neoliberalen also, für die wohl reaktionärste Variante zur Neubesetzung des Präsidentenamts entschieden. Welche besondere Qualifikation Gauck dafür mitbringt, bleibt schleierhaft. Er hat wenig Erfahrung im Politikgetriebe. Er war weder Freiheitslehrer noch Bürgerrechtler, wie es seine Befürworter behaupten. Im Gegenteil, er war zu DDR-Zeiten ein Anpasser, der von sich aus auch den Kontakt zur Staatssicherheit gesucht hat. Einer, der gut und komfortabel mit den Vergünstigungen lebte, die ihm die Behörden im Gegensatz zum normalen DDR-Bürger zugestanden haben. Wie Recherchen der Tageszeitung Junge Welt bei Rostockern ergaben, die Ende der 80er Jahre Kontakt zu Gauck hielten, war er zwar bekennender Antikommunist, hatte aber im Übrigen nichts gegen die Existenz der DDR. Erst nachdem Erich Honecker im Herbst 1989 als SED-Chef zurückgetreten war, nahm er an Veranstaltungen der Opposition teil. Das heißt, er ist noch ganz spät auf den Zug mit aufgesprungen. Zuvor hatte sich Gauck durchaus mit der Staatssicherheit arrangiert, mit ihr sogar über Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesprochen. Für diejenigen, die es in den 80er Jahren ebenso gemacht hatten wie er, gab es nach der Wende aber nichts mehr zu lachen. Gauck wurde Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und eröffnete die Hatz auf Lehrer, Gewerkschaftsfunktionäre und Juristen, auf Bundestagsabgeordnete, Landesminister und Journalisten. Die sogenannte Gauck-Behörde vergiftete das Klima im Land. Sie entwickelte sich zur antikommunistischen Inquisition, vor der selbst frühere Klofrauen nicht sicher waren. So kritisch der Springer Verlag, andere Konzernmedien sowie die TV-Sender mit Christian Wulff umgegangen sind, so unkritisch wird jetzt sein Nachfolger Gauck bejubelt. Er selbst kokettiert damit, dass er Antikommunist sei, weil ein sowjetisches Militärtribunal 1951 seinen Vater ins Gefängnis steckte. Es wird aber gar nicht erst hinterfragt, was Vater Gauck als hoher Nazi-Offizier so eigentlich angestellt hat. Dass er zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, lässt jedenfalls auf ein Kriegsverbrechen schließen. Die Gerichtsakten sind zurzeit allerdings nicht zugänglich. Die Erkenntnis, dass die Elterngeneration in Sachen Faschismus jede Menge Dreck am Stecken hatte, war in Westdeutschland einer der Auslöser der 68er Bewegung. Viele, die entdeckt hatten, dass ihr Vater oder ihre Mutter Nazis waren, konnten nicht mehr mit den Lügen, Beschönigungen und angeblichen Erinnerungslücken leben. Sie wollten einen anderen, einen humaneren Staat. Sie gingen auf die Straße. Gauck hingegen hat deutlich gemacht, dass er nach wie vor auf der anderen Seite steht. Seine Wahl ist so etwas wie eine Zeitmaschine. Zurück in die dumpfe, verlogene und stickige Atmosphäre der 50er Jahre. Der Publizist Albrecht Müller, ehemals Wahlkampfleiter von Willy Brandt und Planungschef in dessen sowie Helmut Schmidts Kanzleramt, schließlich urteilt in seinem gerade erschienenen Buch »Der falsche Präsident«, Joachim Gauck nimmt die aktuellen großen Bedrohungen unserer Freiheit nicht ernst genug. Die Macht der Finanzwirtschaft, den Abbau der sozialen Sicherheit und die Erosion der Demokratie. Gaucks Botschaft klingt wie ein lautes »Empört euch nicht!« Berlin. Für gut 2000 Schleckermärkte kommt das aus. Die insolvente Drogeriekette hat eine Liste mit den Filialen veröffentlicht, die geschlossen werden sollen. Es handle sich um eine vorläufige Liste, bei der sich noch Ergänzungen ergeben könnten, teilte das Unternehmen mit. Die Schließung der Märkte auf der Liste gilt aber als sicher. Die Liste kann man als PDF-Archiv übrigens im Internet runterladen. Sie beginnen nach Informationen der Nachrichtenagentur DADP ab sofort mit einem Räumungsverkauf mit 30% Rabatt auf alle Produkte, die keiner Preisbindung unterliegen. Die betroffenen Märkte wurden per Fax unterrichtet. Zitat: Wir müssen Ihnen heute leider mitteilen, dass Ihre Verkaufsstelle nach vorläufigem Stand zum 24. März 2012 geschlossen wird, heißt es dort. Von derzeit etwa 5400 Schlecker-Filialen sollen nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Arndt Gleiwitz 3120 Märkte erhalten bleiben. 282 Verkaufsstellen würden noch einmal überprüft. Etwa 12.000 Mitarbeiterinnen soll die Kündigung ausgesprochen werden. Die Schließung der Märkte bedeutet jedoch nicht gleichzeitig die Kündigung der dort beschäftigten Angestellten. Zitat: Die wirtschaftlich unvermeidlichen Entlassungen werden einem Sozialplan folgen, dessen Ausgestaltung noch Teil der aktuell laufenden Gespräche zwischen dem vorläufigen Insolvenzverwalter Arndt Gleiwitz und dem Schlecker Gesamtbetriebsrat sowie der Gewerkschaft Verdi ist. Das teilte das Unternehmen mit. Dann, oho, welche Töne erklingen aus Berlin. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU und 8 seiner europäischen Kollegen forcieren eine Steuer auf Finanzprodukte. Jawohl. Zitat: Wir sind davon überzeugt, dass eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene eingeführt werden sollte. Schreiben Sie in einem Brief an die dänische Finanzministerin Margrethe Vestager. Dänemark hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Um eine rasche Entscheidung zu erreichen, würden wir es begrüßen, wenn die Präsidentschaft den Verhandlungsprozess beschleunigt, drängen die Unterzeichner. Neben Schäuble unter anderem Frankreichs Finanzminister François Baroin und Italiens Ministerpräsident Mario Monti, der zugleich Finanzminister ist. Bis Mitte des Jahres sollte der Prozess abgeschlossen und Kompromissvorschläge sollen erörtert werden, um alle Widerstände zu überwinden. Schäuble lässt sein Ministerium deshalb einen eigenen Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer ausarbeiten. Seine Steuerabteilung wies er an, eine große Lösung anzustreben. Die neue Abgabe soll nach Schäubles Vorgabe alle Umsätze auf Finanzgeschäfte belasten. Also Aktien- und Anleihekäufe, Währungsgeschäfte sowie sämtliche Derivate darauf. Berlin. Die Bundesregierung rechnet offenbar mit einem Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland. Dies geht nach Angaben des Verteidigungsexperten der SPD, Hans-Peter Bartels, aus Bundeswehrunterlagen über die neue Luftwaffenstruktur hervor. Demnach will die Luftwaffe im nächsten Jahrzehnt den Flieger Horst Büchel in Rheinland-Pfalz aufgeben, auf dem die Atombomben derzeit lagern. Von den dort stationierten deutschen Tornado-Kampfflugzeugen sollen die Bomben im Kriegsfall getragen werden. Das Bücheler Tornado-Geschwader soll durch ein Eurofighter-Geschwader ersetzt werden, das im niedersächsischen Wittmund stationiert wird. Berlin. Die Union will Ex-Bundespräsident Christian Wulff ein Büro nur zeitlich begrenzt auf Staatskosten zugestehen. Die Amtsausstattung soll dann enden, wenn Wulff wieder eine entgeltliche Tätigkeit aufnimmt, sagt der für den Etat des Bundespräsidialamts zuständige Haushaltspolitiker Herbert Frankenhauser von der CSU. Diese Einschränkung soll für alle künftigen Präsidenten gleichermaßen gelten. Die Opposition will Wulff erst gar kein Büro samt Sekretärin und Fahrer zugestehen. Er habe dem höchsten Amt im Staat schweren Schaden zugefügt, das sagt der SPD-Chefhaushälter Carsten Schneider. Eine Gleichstellung mit seinen Amtsvorgängern halte ich für nicht akzeptabel. Das Bundespräsidialamt, das im Haushaltsausschuss die Ausstattung beantragen muss, versucht derweil die Kosten niedrig zu halten und Wulffs künftiges Büro in einer bundeseigenen Liegenschaft unterzubringen, um Miete zu sparen. Noch einmal Thema Gauck. Wir hatten eingangs einiges über diesen Mann erzählt. Er befindet sich aber auch auf Lesereise und er liest den Deutschen aus seinem neuen Buch vor. Freiheit. Joachim Gauck auf der Spiegel-Bestsellerliste mit seinem neuen Buch und er reist eben umher und versucht die Leute zu bewegen. Der Spiegel schreibt dazu, an Gauck und seiner Trotzigkeit wird in Zukunft nicht nur Angela Merkel ihre Freude haben. Die Bundesrepublik wird am Sonntag einen Präsidenten bekommen, der für die einen erfrischend anders, für die anderen eine Zumutung sein wird. Einer, der das Land fördern will, der mehr über die Befindlichkeit der Deutschen zu wissen glaubt, über ihre Ängste und Sehnsüchte als die Deutschen selbst. Einen, der Deutschland in seinen Reden auf die Couch legen wird, der sich selbst schon zweimal einer Therapie unterzogen hat und dadurch noch selbstbewusster, noch autonomer wurde, als er es vorher schon war. Einen, der von sich behauptet, dass er oft spüre, was in den Menschen vorgehe, noch bevor sie es selbst spürten. Dann schreibt der Spiegel über eine Lesereise dieses Herrn Gauck. Gauck sitzt auf der Bühne der Komödie Fürth und kündigt an, was er selbst gleich spüren werde. Er liest aus einer Biografie. Es ist die letzte Lesung vor Schloss Bellevue. Gleich müsse er vermutlich wieder weinen, lautet die Ankündigung. Dieses Kapitel hat mich viele Tränen gekostet und es wird mir wieder schwer werden, es zu lesen. Er habe zum Beispiel gemerkt, wie wichtig es war, das Buch zu schreiben. Das erklärt er dem Fürther Publikum. Als ich durch diese Tränen durch war, ist etwas Wunderschönes passiert. Ich habe gemerkt, dass ich mich als 69-Jähriger nochmal verändern konnte. Es hat mir dazu verholfen, ein Stück näher zu mir zu kommen, zu meinen Gefühlen, auch zu meiner verdeckten, verborgenen Trauer über ein Leben in Unfreiheit. Zehn Jahre lang hatte Gauck nach der Wende zunächst die Stasi-Unterlagenbehörde, die Inquisition, geleitet. Die größte Therapiebehörde des Landes. Er half vielen Ostdeutschen, nicht ohne sanften Zwang, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und sie nicht zu verdrängen, sich dem Leid, den Verletzungen, sich all dem Schmutz zu stellen, den das System der Unfreiheit über sie gebracht hatte. Einen tödlichen Herzanfall. Als Gauck im Herbst 2000 die Behörde verließ, deren Namen sich längst mit seinem verschmolzen hatte, war er selbst nicht mehr mit sich im Reinen. Gauck wartete auf Angebote aus der Politik, getrieben vom Wunsch nach Anerkennung, doch er wartete vergebens. Ich hätte gern gesehen, wenn mich die Politik eingeladen hätte, etwas Interessantes zu machen, sagt er heute über diese Zeit. Schukai, Nachrichten aktuell! Ja, diesen Mann werden die Deutschen also nun die nächsten Jahre eventuell ertragen müssen, mit seinem Geschmonze und seinem Gesülze und seinem Gejammer und seinen Tränen und seinem Gerede und seinem Antikommunismus und seiner Hetze auf die Occupy-Bewegung und auf die Leute, die sich gegen das System, das er so verehrt, wehren. Der Gaukler an der Macht. Gauck. Dann gibt es einiges zu berichten über ein Deutschland, das ein Ökomärchen wollte, aber oft in einem Öko-Albtraum erwachte. Der Spiegel hat dazu einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, der beschreibt, wie eigentlich unsere ökologischen Maßnahmen genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich anstreben. Es werden viele Beispiele genannt, wie der Müll durch ein falsches Entsorgungssystem und wie Produkte, die als schädlich eingestuft wurden, durch andere Produkte, die noch schädlicher sind, ersetzt werden. Er nennt zwei Beispiele, das Wasser, das Licht. Es gibt aber noch viele andere, die in dem Artikel zitiert werden. Sprechen wir einmal kurz über das Licht, weil da ein Freund von mir zitiert wird, Gary Zörner. Quecksilber ist ein gefährlicher Stoff. Es verdampft bei Zimmertemperatur. Schon kleine Mengen schädigen Leber, Lunge und Gehirn. Der berühmte Dr. Paracelsus hat sich mit Quecksilber versehentlich umgebracht. Seither raten Ärzte davon ab, es einzuatmen. Klar. Umso erstaunlicher ist die Renaissance, die das giftige Schwermetall bei uns zu Hause erlebt. Wie alle guten Europäer sind wir dabei, unsere alten Glühbirnen durch moderne Energiesparleuchten zu ersetzen. So hat es die Kommission der Europäischen Union verfügt. Dass jede Sparleuchte bis zu 5 Milligramm Quecksilber enthält, gilt als notwendiges Übel, denn sie verbraucht weniger Strom als herkömmliche Birnen. Leicht fällt uns der Abschied nicht. Wir mochten die alte Glühbirne. Wenn man sie anknipste, brannte sofort das Licht. Das kann man von unseren neuen Lampen nicht behaupten. Die gehen also erst langsam fuselig an und werden dann erst nach einiger Zeit richtig hell. Man sollte sie auch nicht auf den Boden fallen lassen, denn dann wird die Ökolampe zum Öko-Killer. Eingeatmetes Quecksilber geht übers Blut ins Gehirn. Das sagt Gerrit Zörner vom Labor für chemische Analytik in Delmenhorst. Und jedes bisschen Quecksilber macht ein bisschen dümmer. Das kann bis zur völligen Geistesgestörtheit führen. Ich lache ein bisschen, aber die Sache ist eigentlich nicht zum Lachen. Wissenschaftler des Umweltbundesamtes haben untersucht, wie gefährlich die Energiesparleuchten sind. Sie zerbrachen Lampen aus dem Sortiment eines europäischen Markenherstellers. Anschließend maßen sie die Giftkonzentration in der Raumluft, einmal nach 5 Minuten, ein weiteres Mal nach 5 Stunden. Alle gemessenen Werte lagen weit jenseits des Erlaubten. Teils lagen die Quecksilberbelastungen um das 20-fache über dem Richtwert. Auch nach 5 Stunden war noch so viel Quecksilber in der Luft, dass die Gesundheit von schwangeren, kleinen Kindern und empfindlichen Menschen gefährdet gewesen wäre. Wegen des Quecksilbers ist es natürlich streng verboten, kaputte Energiesparlampen in den Hausmüll zu werfen. Eine Nürnberger Entsorgungsfirma nun hat eine Maschine erfunden, die jede Birne vorsichtig zersägt und den Leuchtstoff samt Quecksilber absaugt. Die Mixtur wird dann luftdicht in Tüten verpackt und zu jeweils 300 Kilogramm in blaue Tonnen verfüllt. Diese werden auf einen LKW verladen und zu einem ehemaligen Salzbergwerk im Harz gebracht. Und so landet die Ökobirne schließlich auf einer Sondermülldeponie unter der Erde als giftiger Altlast bis ans Ende aller Tage. Das war ein Beispiel aus dem Sondermüllreport des Spiegel und wie kontraproduktiv sogenannte Neuerungen und Verbesserungen eigentlich sind. Gefährlicher Sondermüll. Über Schlecker hatten wir ja schon gesprochen. Was aber erstaunt, ist, wie wenig Interesse diese ganze Schlecker-Affäre in Deutschland eigentlich hervorruft. Von den rund 6.000 1000 Filialen des Schlecker-Imperiums, wissen wir also, sollen höchstens 3000 übrig bleiben. Das hat der Insolvenzverwalter angekündigt. Fast jeder zweite Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin, das sind zu über 90% Frauen, wird seinen Arbeitsplatz oder ihren Arbeitsplatz verlieren. Mitte dieser Woche wurde also bekannt gegeben, welche Standorte es traf. Wie gesagt, PDF-Archiv im Internet. Und obwohl es um insgesamt 30.000 Jobs geht, bleibt es erstaunlich still im Land, so der Spiegel. Kein Wort ist von der Kanzlerin zu hören, auch von den zuständigen Ministerien kommt kaum Unterstützung. Selbst der für Ehingen zuständige Verdi-Mitarbeiter hatte keine Zeit für die Schleckerfrauen. Er musste woanders einen neuen Betriebsrat beraten. Liegt das Desinteresse daran, dass Anton Schlecker nicht eben zum Sympathieträger unter Deutschlands Unternehmern taugt? Dass die schmuddeligen Filialen auch bei den Kunden zum Schluss kaum noch Anklang fanden? Oder weil fast nur Frauen betroffen sind, wie Gesamtbetriebsratschefin Christel Hoffmann mutmaßt? In die Zukunft. Freunde, der Herr sprach. Hebe deine Augen. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der bekanntesten Tageszeitungen in Deutschland. Beginnen wir einmal mit der Taz. Als großen Aufhänger im Internet hat die Taz ein Foto von Gauck, und da steht: Der Menschenfischer. Joachim Gaucks Entwicklung vom Pastor zum Präsidenten folgt einer Logik. Die Spurensuche beginnt in Rostocker Plattenbauten, so die Taz. Dann Comeback an der Urne, Kolumne Pressschlag, die Politik gibt sich offen und schickt auch dieses Mal wieder Sportstars zur Präsidentenwahl. Die haben vor allem konservative Präferenzen. Frau Buschmann, eine Führerin unserer Union, wird heute 70 Jahre alt. Zum Buschmann wünscht der Hass. Dann geht es um ein Thema, das heißt steuerfinanzierte Hasskampagnen. Die Innenminister beraten am Donnerstag, berieten gestern also über einen neuen Antrag für ein NPD-Verbot. Werden dadurch die Nazis geschwächt oder eher die Demokratie? Die Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen in Berlin, Dilek Kollat, hält die NPD für aggressiv verfassungsfeindlich und spricht sich klar für ein Verbot der Partei aus. In einem Beitrag für den Streit der Woche in der Sonntaz, der Sonntagstaz, sagte die SPD-Politikerin, Zitat: Die NPD finanziert aus Steuergeldern ihre Hasskampagnen und nach meiner festen Überzeugung, unsere Demokratie wird gefährdet. Kollat fordert weiterhin Programme zur Unterstützung einer demokratischen Zivilgesellschaft. Inwieweit ein Verbotsantrag zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt Erfolgschancen hat, wird nächste Woche von der Innenministerkonferenz geprüft. 2003 war ein Versuch, die NPD zu verbieten, gescheitert. Aber ist ein Verbot überhaupt das geeignete demokratische Mittel zur Bekämpfung des Rechtsextremismus? Das fragt die Taz in ihrer Internetausgabe von heute, vom heutigen Samstag, dem 17.03. Schauen wir weiter. Gucken wir einmal auf die Tageszeitung www.jungewelt.de. Mal schauen, was die als Aufhänger heute bringen. Natürlich auch Gauck. Man sieht ein anderes Foto. Man sieht einen grinsenden Gesamt-Gauck, der sich eine waffeleisengroße Hand auf die Armani-Brust legt und die Augen schließt. Wir sagen an dieser Stelle einfach mal nein, danke, so die junge Welt. Nein, danke sagen zu Gauck. Wir haben aus diesem Artikel schon vorhin zitiert. Wir müssen da nicht weiter drauf eingehen. Dann gibt es Canossa-Gang, Gabriel räumt Missverständnisse aus. Internationale Solidarität, am 18. März wird der Tag der politischen Gefangenen begangen. Dazu gibt es einen längeren Artikel in der jungen Welt. Am 18. März 1871 bewaffnete sich die Pariser Bevölkerung und rief in der von preußischen Truppen belagerten französischen Hauptstadt die Kommune aus. Der Aufbruch im Zeichen von Selbstbestimmung und Gleichheit währte 72 Tage. Dann bereitete ihm die Versailler Regierung unter Adolf Thiers nicht ohne Wohlwollen Bismarcks ein blutiges Ende. 30.000 Menschen wurden ermordet, 40.000 eingesperrt, zur Zwangsarbeit verurteilt oder ausgewiesen. Mehr als 5 Jahrzehnte später, am 12. Januar 1923, erklärte die Internationale Rote Hilfe, IRH, den 18. März mit Blick auf diese Ereignisse zum weltweiten Tag der Hilfe für die politischen Gefangenen. Datum und Thema verorteten den Gedenktag von Anfang an im Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine bessere sozialistische Zukunft und dem Gedenken an die im Kampf darum Eingekerkerten und Ermordeten. Aber nicht nur ein Tag großer und gewaltiger Klassenkämpfe ist der 18. März, sondern ebenso sehr ein Tag der gewaltigsten Opfer, war im März 1926 im Organ der Deutschen Roten Hilfe, dem Roten Helfer, zu lesen. Bis heute wird der Tag von linken und gefangenen Hilfsorganisationen in diesem Sinne begangen. Deutschlandweit sind für den morgigen Sonntag zahlreiche Kundgebungen, Demonstrationen, Filmvorführungen und Vorträge geplant. In deren Mittelpunkt steht der Kampf gegen staatliche Repression und die Verfolgung von politischem Engagement. Fälle, die von den Leitmeiden zumeist organisiert werden, sollen so ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt werden. Wie etwa der von Sonja Suda und Christian Gauger, die im September 2011 von Frankreich nach Deutschland ausgeliefert wurden und denen nun der Prozess wegen ihrer angeblichen Mitgliedschaft bei den revolutionären Zellen und der Beteiligung an militanten Aktionen in den 1970er Jahren gemacht werden soll. Der Spiegel kommt raus mit der Internetausgabe: Herzog fordert Abschaffung zweiter Amtszeit, Reformtipps zum Altbundespräsidenten. Dann: Erdogan sagt Deutschlandbesuch überraschend ab. Die umstrittene Vergabe eines Toleranzpreises an den türkischen Premier in Bochum ist geplatzt. Wie kann man diesem Halbfaschisten einen Toleranzpreis geben? Das verstehe wer will. Es werden nirgendwo so viele Journalisten gegängelt, in den Knast gesteckt, gefoltert und ermordet wie in der Türkei. Da werden Leute wegen ihrer politischen Meinung ausgegrenzt, niedergehetzt, Frauen werden niedergetreten auf der Straße und dieser Mann soll den Toleranzpreis kriegen. Tolles Deutschland! Erdogan sagt also seine Reise ab. Als Begründung gab sein Büro den Absturz eines türkischen Hubschraubers seiner Besatzungstruppen in Afghanistan an. Gegen die Verleihung waren natürlich auch Massenproteste geplant. Dann gibt es im Spiegel Berichte über den Amok, sogenannten Amok-Schützen. Das ist auch interessant, wenn eine verfeindete Macht ein Massaker verübt, wie in Syrien Assad, dann ist es das Regime, die Bosheit dieses Regimes. Wenn aber die amerikanischen Soldaten Massaker verüben in einem Land, dann ist das ein Einzeltäter, ein Amokläufer, der eigentlich nichts damit zu tun hat. Dann gibt es menschliche Berichte, wie er ist Unteroffizier, 38 Jahre alt und war im US-Bundesstaat Washington stationiert. Da gibt es einen Namen, der Mann heißt Robert Bales, der hat 16 afghanische Zivilisten erschossen. Der Soldat wartet in einem Hochsicherheitstrakt der Armee auf seine Anklage. Er war ein Familienmensch und so weiter. Familienmensch, ja, ja. Amokläufer, da kann man doch nichts machen. Jeder hat mal ein schwarzes Schaf in der Familie, oder? Ja, ja. Aber es waren ja auch nur 16 Kinder und Frauen, das ist doch... Also und auch nicht so schlimm. Im Gegensatz dazu, Syrien, ne, haben wir jetzt alle im Kopf, ne? Und auf der anderen Seite, weil du vorher gesprochen hast da von der blutigen Niederschlagung der Kommune in Frankreich, also in Europa, das ist gerade mal jetzt 140 Jahre her, ne? So weit sind wir auch nicht davon entfernt. Aber hier in Spanien haben wir es ja im Moment noch wenigstens ein bisschen ruhiger. Da bricht nur bis jetzt ab und zu diese Polizeigewalt aus gegen Demonstranten. Und jetzt musste der Innenminister Jorge Fernandez vorm Kongress erscheinen, um dazu Stellung zu nehmen, wegen Valencia, Polizeieinsätze gegen Schüler und Studenten. Und dreimal dürfen wir raten, was ist das Resultat? Alle polizeilichen Maßnahmen waren verhältnismäßig, angemessen. Die Polizei hat in jedem Moment mit Bedacht gehandelt. Ne? Sie musste reagieren, da sie von den Demonstranten beleidigt wurde, provoziert wurde und angegriffen wurde. Das ist natürlich gut und schön, nur war man dann gespannt auf die Beweise, die er vorlegen wollte. Und tatsächlich hat er dann ein Video zusammengestückelt, Das durfte man allerdings nicht im Plenum sehen, nur beim Innenausschuss. Und das Dumme ist nur, dass es da offenbar nur junge Leute gibt, die schützend die Hände vor sich halten, um also die Polizisten abzuwehren. Ne? Und es ist schon merkwürdig, ne? Die Polizei, die bei jeder Demonstration alles aufnimmt und filmt, auch von Hubschraubern aus, Polizeifotografen, ne? Ist nicht in der Lage, auch nur eine einzige Aggression von Seiten der Demonstranten zu dokumentieren. Das Gleiche hat sich hier in Katalonien abgespielt, wo auch der Innenminister hier, Felip Puig, zum Parlament ging, auch nichts vorlegen konnte, aber die Einschätzung war natürlich die gleiche. Kein einziger Polizist wird angeklagt. Ne? Bei uns, wie in Syrien oder in Ägypten oder Tunesien, gibt es bis jetzt noch keine Toten. Ne? Aber die Funktion ist die gleiche. Die schützen, die an der Macht sind, vor uns. Bleiben wir noch einen Moment zum Abschluss dieses Internet-Nachrichtenüberblicks. Wir hatten den Spiegel zitiert. Da gab es also die Meldungen auf der Spiegel-Homepage auf der ersten Seite. Vielleicht noch eine Top-Meldung des Tages. Staats-TV meldet Anschläge auf Sicherheitsdienst. Zwei heftige Explosionen. Wie gesagt, Autobomben erschüttern Damaskus. Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens handelt es sich um Terroranschläge auf die Sicherheitskräfte. Mehrere Menschen seien ums Leben gekommen. Augenzeugen berichten von einer gewaltigen Rauchsäule über der Stadt. Das heißt, der Syrienkrieg beginnt sich zu libanisieren. Das ist befürchtet worden, dass dieser Krieg jetzt, da das Assad-Regime die Hauptfeinde, die Hauptmacht, die Söldner und gekauften Al-Qaida-Kämpfer aus dem Land geworfen und vernichtet hat, dann haben sie sich eben einen Terrorkrieg eingehandelt, der lange gehen kann. Das hat man ihnen also jetzt beschert. Terrorkrieg gegen ein Regime. Und Schluss für heute mit dem Niemandsland-Nachrichtenblock. Kommentierte Meldungen, wie jeden Samstag. Eine gute halbe Stunde, einen Blick auf die Welt, einen Blick auch zum Teil hinter die Kulissen, mit unserem bescheidenen Versuchen, diese Verhältnisse ein kleines bisschen zu entwirren und vielleicht auch Hintergründe darzustellen. Jo. Lass sie erträumen. Und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt die Drei-Groschen-Oper. Zuerst hören Sie eine Morikat über den Räuber Mackie, genannt Mackie Messer. Und der Heimisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mackie welches war sein Preis. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Perry Rhodan hatte einen Zellaktivator, Werner. Dadurch war er unsterblich. Er ist also tausende von Jahren alt. Würdest du dir einen zulegen? Nee, auf keinen Fall. Warum nicht? Zellaktivator. Immer weiterleben. Klasse. Ich will eben gerade nicht ewig weiterleben. Schade. Nein, ich lasse das in aller Ruhe zu Ende gehen. Und wenn es Zeit ist, ist es Zeit. Und dann ist die Sache gegessen. Die Gedanken sind frei. بكم في برنامج نيمانسلاند كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم نيمانسلاند صوت الحرية Welche Sprache war das denn, Werner? Hast du die Sprache erkannt? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich irgendwie zwischen Arabisch und Türkisch, sowas. Arabisch. Von einer jungen Frau, die habe ich letzte Woche kennengelernt und die hat einen Gruß gesendet auf Arabisch, sie ist Marokkanerin. Sie spricht übrigens sehr gut Deutsch. Sie hat in Marokko über Fernsehprogramme Deutsch gelernt. Sie hat also nie einen Deutschkurs besucht und die spricht wirklich fantastisch Deutsch. Das wundert mich überhaupt nicht, wir sprechen ja auch fantastisch Spanisch. Ne? Gut. Eigenlob stinkt, aber ist egal. Wir loben uns, wir beweihräuchern uns ein bisschen selber. Sehr keiner. Naja, wir kriegen doch schon einiges an Lob auch. Gut, vielleicht zum Schluss unserer Sendung, also nicht zum Schluss, aber in dem Endspurt noch ein Thema, das uns wirklich sehr am Herzen liegt. Das Thema Science-Fiction-Kriege. Und anders kann man diesen Krieg nicht nennen, den Bush-Drohnenkrieg. Aber bevor wir über dieses Thema sprechen, kommen wir noch einmal auf Perry Rhodan zurück. Die Science Fiction hat ja nun oft die Aufgabe, neben ihrer Funktion zu unterhalten, hat die Science Fiction auch die Aufgabe, Dinge vorwegzunehmen, die irgendwann mal kommen werden. Beginnt mit Jules Verne, der den Flug zum Mond vorausgesagt hatte, dann die Science Fiction Autoren der frühen 30er, 40er Jahre, mehr im Comic zu Hause mit Supermännern und Spider-Männern und irgendwelchen nuklearen Geschichten und Kryptonit und alles, was da so passierte. Dann die anspruchsvollere Science Fiction, die von Schriftstellern wie Isaac Asimov betrieben wurden. Und dann eben auch unser Herr Kneifel, Perry-Roden-Erfinder, aber auch die sowjetische und die polnische Science Fiction. Denken wir an Stanislaw Lem zum Beispiel, den großen Science Fiction Autor der 50er, 60er Jahre. Ein Genie, so möchte ich ihn nennen, ich verehre ihn sehr. Oder die Brüder Strogatzky, Arkadi und Boris Strogatzky, mit ihren wundervollen antistalinistischen Science-Fiction-Geschichten der 60er und 70er Jahre. Auch unter anderem verfilmt, zumindest zwei seiner Geschichten, von Andrzej Tarkowski. Wenn es um die nationale Sicherheit geht, greift Barack Obama mindestens ebenso bedingungslos durch wie sein Vorgänger Bush. Und viele sagen, er sei mit seinem Drohnenkrieg längst den entscheidenden Schritt weitergegangen. Im Schnitt lässt der Friedensnobelpreisträger jeden vierten Tag eine raketenbestückte Drohne aufsteigen. Vorgänger Bush schickte nur an jedem 47. Tag eine Drohne los. Zum ersten Mal hatte Obama öffentlich über diesen geheimen Drohnenkrieg überhaupt gesprochen. Nun ist es raus, er hat sich geoutet, jawohl, die Drohnen existieren, wir bombardieren pausenlos Gebiete, wo wir unsere Gegner vermuten im Ausland und überziehen sie mit einem erbarmungslosen Drohnenkrieg. Über 2300 Menschen haben die Amerikaner auf diese Weise schon exekutiert. Vornehmlich bei der sogenannten Jagd auf Taliban, die sich im pakistanischen Grenzgebiet zu Afghanistan versteckt halten sollen. Auch gegen die somalischen Piraten könnte Obama zukünftig Drohnen einsetzen. Und zu den Opfern zählen bisher drei amerikanische Staatsbürger, die eigentlich den besonderen Schutz der US-Verfassung genießen. Der erste war der Islamistenprediger Anwar al-Awlaki, geboren in New Mexico, den ein Drohnenangriff im Jemen in Stücke riss. Dass dieser Krieg per Knopfdruck, ein Science-Fiction-Krieg, der Kern einer neuen Obama-Doktrin zur Kriegsführung sein könnte, fürchteten Menschenrechtsorganisationen, aber auch US-Strategen schon seit längerem. Vorigen Montag räumte das Team Obama, wie gesagt, die letzten Zweifel darüber aus, dass die gezielte Tötung selbst von US-Bürgern nunmehr offizielle Regierungspolitik ist. Ein Killerregime bekennt sich zu seinen Verbrechen. Vor einer Woche nämlich erhielt Amerikas Justizminister Eric Holder eine Rede an der Northwestern University School of Law in Chicago, nicht weit entfernt von jenem Campus, auf dem ein junger Rechtsdozent namens Barack Obama Studenten einst beibrachte, wie Freiheit und Sicherheit vereinbar bleiben. Und eben dieser Holder machte deutlich, dass ihm die Sicherheit mittlerweile das höhere Gut sei. Es ist nicht immer möglich, einen Terroristen mit amerikanischem Pass festzunehmen, dozierte er. Während dieser eine Attacke gegen die Vereinigten Staaten plane. In einem solchen Fall hat die Regierung ganz klar die Vollmacht, die USA mit tödlicher Gewalt zu verteidigen. Aha. Den Chefjuristen Holder plagt kein schlechtes Gewissen. Nein, die Verfassung garantiert ein ordentliches Verfahren, dozierte er in Chicago kühl. Aber nicht unbedingt ein Gerichtsverfahren. Also ein Witz. Ein ordentliches Verfahren, aber nicht unbedingt ein Gerichtsverfahren. Ein ordentliches Verfahren kann auch sein, aus einer ferngesteuerten Drohne einem eine, weiß ich nicht wie viel Kilobombe in die Brust zu jagen. Ein ordentliches Verfahren. Dass diese Leute so offen und so zynisch darüber reden, das kann einen eigentlich wirklich nicht mehr verwundern. Aber es raubt einem doch immer wieder den Atem, mit welcher Offenheit die zugeben, wir killen jeden auf der Welt, der uns irgendwie verdächtig vorkommt. Natürlich müssten ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, so Holder, um eine Zielperson mittels einer Drohne hinrichten zu dürfen. Der Gesuchte müsse bei der Qaida oder einer ihrer Verbündeten in verantwortlicher Stellung aktiv sein, also ein Enemy Combatant sein, ein feindlicher Kämpfer. Er müsse eine Attacke gegen Amerika planen und sich in einem Land aufhalten, das den USA Erlaubnis zum Zuschlagen erteilt habe. Und eine Festnahme des Verdächtigen müsse zu dem Zeitpunkt nicht möglich sein. Haha. Wann eine Bedrohung also genau vorliegt, welche Beweise regierungsintern nötig sind, Wie eine Möglichkeit zur Festnahme geprüft werden soll, all das lässt dieser Herr Holder natürlich offen. Das kann natürlich niemand sagen. Diese rechtliche Grauzone tritt umso deutlicher hervor, je offener Amerikas Drohnenabhängigkeit, so die Washington Post, erkennbar wird. 2002 gaben US-Militärs für Drohnen rund 550 Millionen Dollar aus. Heute sind es beinahe 5 Milliarden Dollar für Drohnen. Tendenz dramatisch steigend. Die US-Luftwaffe trainiert mittlerweile mehr Piloten für Drohneneinsätze als für Kampfflieger. Erst im Herbst wurden neue Startbasen bekannt, in Äthiopien und auf den Seychellen. Nur diese, willkommen im Drohnenkrieg. Diese Piloten, die sitzen ja nicht im Flugzeug drin, und die werden ferngesteuert, die sitzen auf Computer. Aus den USA, ferngesteuert, irgendwo in Nebraska, glaube ich, ist das Leitzentrum, stationiert sind die natürlich dann irgendwo zig Kilometer oder hunderte von Kilometern weg vom Einsatzort, wo sie bombardieren, aber die eigentliche Fernsteuerung, die Piloten sitzen in USA, ja. Egal, ob dann im Jemen oder in Afghanistan oder in Somalia bombardiert wird. Das ist so, als wenn man bei Telefonica anruft und sagt, entschuldigen Sie bitte, ich bin hier in Barcelona, ich lebe in Gracia, mein Telefon funktioniert nicht, können Sie jemand rumschicken? Diejenige oder derjenige, die sich meldet, sitzen garantiert in Karachi, in Indien oder in Argentinien. Und so ähnlich ist das auch im Drohnenkrieg. Man braucht also, sagen wir mal, die Ballerspielkinder, die vielleicht vor 5, 10, 12 Jahren angefangen haben, an der Videokonsole diese Baller, diese Abknallspiele wirklich mit Begeisterung zu spielen. Diese Kinder arbeiten jetzt wahrscheinlich, oder viele von denen, im Drohneneinsatzzentrum der US Army, um im fernen Afghanistan auf irgendein Dorf, wo sie noch nie waren, von dem sie noch nicht mal eine Ahnung hatten, dass es akzeptiert, auf einen Befehl hin, auf eine Vermutung hin, die ein US-CIA-Agent ihnen sagt, einen Autokonvoi vielleicht zu bombardieren und dabei viele Leute abzuknallen. So sieht's aus. Ja, das ist tatsächlich so. Also die, das ist jetzt, weiß nicht mehr wie viele Jahre her, bestimmt schon 25 oder 30 Jahre, wo dann die US-Armee festgestellt hat, dass die Rekruten, die Soldaten, die jetzt da ausgebildet werden sollten, dass die einfach zu dumm waren und zu ungebildet waren, die relativ komplizierten Bedienungsanleitungen bei Waffen, also zum Beispiel auch bei Panzern oder so, zu verstehen und zu interpretieren. Und dann, das war ein CIA-Programm, haben die dann ganz massiv entwickelt und gefördert die Entwicklung von Videospielen, die also exakt den Arbeitsplatz, sagen wir mal, zum Beispiel im Panzer simulieren, wo dann also, ohne es mitzukriegen, was sie da eigentlich tun, die Kinder, die jungen Männer dann angefangen haben zu spielen auf eine bestimmte Art und Weise, und nachher konnten sie dann eingesetzt werden an richtigen Waffensystemen. Eine perfide, eigentlich eine heimtückische und schmutzige Angelegenheit. Aber wie gesagt, eine Sache mehr, über die wir uns hier mächtig aufregen im Niemandsland und die wir wirklich auch anklagen. Der geheime Drohnenkrieg ist also nicht mehr geheim. Sie haben es zugegeben, sie haben es ganz offen gesagt. Jawohl, wir killen weltweit, wen wir wollen. Die Beweise brauchen wir niemandem zu zeigen. Wir können immer sagen, Amerika wurde angegriffen. Das ist eigentlich die Methode der mittelalterlichen Inquisition. Wir haben es also mit einer Inquisition zu tun, die über Internet, Weltraumsatelliten und Science-Fiction-Waffen verfügt. Vielleicht ein kleiner Bericht zum 50. Geburtstag von Perry Rhodan. Hören wir da mal rein. Wir sind ja bei Science-Fiction. Die Welt Perry Rhodans ist der unseren. Die Welt, die er in den 60er, 70er Jahren beschrieben hat, ist unserer heutigen im Jahr 2012 doch verblüffend ähnlich. Dieser Mann hier, der lebt im Grunde schon gute 3000 Jahre. Man sieht es ihm nicht an, aber er hat ja auch seinen Zellaktivator, Perry Rhodan. Seine Welt besteht aus Kosmokraten, Superintelligenzen und hohen Mächten. Seit genau 50 Jahren saust er so durch die Galaxien und sorgt dafür Frieden und Ordnung in mehr als 2600 Heftchen am Kiosk. Seine Fans, besonders technisch begabte Männer, gehobener Bildungsstand und so Mitte 40, wie Thomas Münden also. Perry Rhodan? Perry Rhodan. Oh, mein Englisch ist nicht so gut. Der hat heute Geburtstag. 150 Jahre oder sowas, ne? Es sind erst 50. Ach so, ja. Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus. Meine Enkel vielleicht. Der Held heißt Perry Rhodan, der bei der ersten Mondlandung Außerirdische trifft und sich in der Folge zum Präsidenten des geeinten Solaren Imperiums aufschwingt. Das könnte eine Diktatorengeschichte sein, ist es aber nicht. 1961, mitten im Kalten Krieg, wollten zwei Autoren mit einem positiven Helden Hoffnung säen in Deutschland. Und der Verlag war erst nicht begeistert, aber später hat er die Idee aufgeschnappt. Hat gesagt, okay, macht mal. Und da haben wir halt angefangen. 35.000 Exemplare hat der erste Band und ist umgehend ausverkauft für 70 Pfennig das Stück. Seitdem läuft Perry Rhodan. Über 2.600 Folgen gibt es bis heute und erdacht wird das alles aktuell in Wuppertal. Uwe Anton ist der Chefautor der Reihe und tippte mit 14 Jahren seinen ersten Perry Rhodan in eine Schreibmaschine. Er herrscht über den Präsidenten des Imperiums und über eine ganze Schar Autoren. Die Autoren treffen sich einmal im Jahr zu einer Konferenz. Wir entwickeln da Ideen. Diese Ideen nehme ich, sammle ich und entscheide, welchen Weg die Handlung verläuft. Perry Rhodan erzeugte immer auch Kritik. 1965 wurden dem Weltraumhelden gar rechte Tendenzen unterstellt. Das ist heute kein Thema mehr. Alte Hefte und Modelle werden hoch gehandelt. Originalfiguren sind selten und heiß begehrt bei 50-Jährigen. In erster Linie sind es Leute, die wirklich teilweise ihre Jugend zurückkaufen, die heute das Geld haben, sich das zu leisten, was sie früher nicht konnten. Zum 50. fängt der Held nochmal von vorne an, mit neuer Technik. In 2 Wochen erscheint Perry Rhodan Neo, hübscher Name. Ein Ende ist also nicht in Sicht. Der Held ist inzwischen unsterblich. Und so wird er wohl ewig sagen. Ich bin Perry Rhodan, Major der US Space Force, Kommandant des irdischen Raumschiffes Stardust. Ja, die Zukunft beginnt von vorn, so heißt das bei Perry Rhodan. Tolle Sache, Heftchen, im Internet natürlich wirklich ein Tummelplatz für alle Perry Rhodan-Fans und Freunde. Das war ein kleiner Auszug aus einem Bericht, der heißt Perry Rhodan wird 50. Da wurden also auch Leute weit über 50 gefragt, wer Perry Rhodan sei. Beeindrucke und wir werden die Geschichte des Helden Perry Rhodan natürlich weiter verfolgen. Ein guter im Weltall. Ich weiß nicht, Werner, ob du das weißt. Perry Rhodan ist eigentlich eine Eidechse, die menschliche Form angenommen hat. Jawohl. Um Gottes Willen. Ja, gut. Bobo, so heißt unsere tolle Sängerin, die singt uns jetzt ein Lied. Das heißt, es geht eine dunkle Wolke herein. Thank you. Ja, die letzten Minuten laufen vom Niemandsland. Es gibt einen Generalstreik. Der wird sein an einem Donnerstag, ne? Donnerstag in ja, es sind noch zwei jetzt Wochen, ne? Genau. Anderthalb Wochen. 12 Tage, ja, bis zum Generalstreik. Was wird der bringen? Was wird passieren? Was denkst du? Ja, was er bringt, das hängt von uns ab, ne? Wir können ja diesmal den Schülern, nicht den Schülern, sondern den Hörern, Hausaufgaben geben, ne? Dass sich jeder fragen soll, was kann ich tun, wo kann ich mithelfen, dass an diesem Donnerstag wirklich massenhaft gestreikt wird, dass nichts mehr läuft. Ne? Alles muss stilllegen. Alles muss stilllegen, damit endlich Bewegung in die Sache kommt. Nach dem berühmten Motto, alle Räder liegen still, wenn dein starker Arm es will. Es muss endlich Schluss sein mit Räderrollen für den Sieg. Diese Parole kommt noch aus einer anderen Epoche des Kapitalismus, aus einer anderen Ausformung des Kapitalismus. Damals war noch Polen der Feind, ne? Die Räder müssen rollen, damit die deutschen Truppen nach Osten geschafft werden. Aber im Prinzip gilt's leider immer noch, die Parole, nur ist eben der Krieg ein anderer jetzt. Ne? Jetzt sind wir die Feinde, alle wir da unten. Sie wollen uns noch ärmer machen, dass die da oben, die Kriegstreiber, dass sie immer noch reicher werden. Wir sagen tschüss, adio, adios, tschüss Werner. Tschüss. Alles Gute, ein schönes Wochenende. Und ich lade alle Freundinnen und Freunde von Contrabanda ein zum Weiterhören. Es gibt jetzt die Sendung Agora Total. Gleich in wenigen Minuten beginnt eine neue Sendung. Wir sagen tschüss. Ein wunderschönes Wochenende. Agur, jau, halten Sie die Ohren steif. Wie immer zu finden ab nächste Woche im Podcast im Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Jau, agur, tschüss. Es gab mal einen Mann, der verkaufte all sein Land an den Typen mit nem Bart und ner Knarre in der Hand. Der Typ fand viel Öl, verkaufte es Amerikanern an. Und die verkauften Öl an den Mann ohne Land. What is this? Oriental dollar, dollar, dollar. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. أجول تكرج نسران ضام قران يقول شيء إني تسران نيمانسلاند. Boten von Paris nach Konstantinopel.